Bevor die Vorstände von CDU und CSU heute Nachmittag in Berlin zusammenkommen, um das gemeinsame Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl im September zu beschließen, kursieren weiter Forderungen nach partiellen Steuererhöhungen, obgleich die CDU-Vorsitzende Angela Merkel diese ausschließt und bemüht ist, die Wogen zu glätten. Sie können vollkommen beruhigt sein, dazu wird es nicht kommen. Es ist in der Wirtschaftskrise absurd, sich mit diesen Fragen zu befassen. Dennoch, mit Günther Oettinger aus Baden-Württemberg und Wolfgang Böhmer aus Sachsen-Anhalt haben zwei Ministerpräsidenten der Union öffentlich Überlegungen angestellt, die dem Programmentwurf zuwiderlaufen. Dieser sieht Steuererleichterungen für die Bürger in Höhe von rund 15 Milliarden Euro vor. So plant die Union, den Eingangssteuersatz von 14% auf 12% zu senken sowie den Spitzensteuersatz zu mindern. Ein genaues Datum für die in Aussicht gestellten Steuersenkungen nennt das Programm nicht. Das jedoch mindere die Glaubwürdigkeit des Entwurfs nicht, betonte CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla in unserem Programm. Die Position der Parteiführung ist klar und eindeutig. Dabei bleibt es, wir wollen Steuern senken und keine Steuern erhöhen. Steuererhöhungen wird es mit uns nicht geben. Und die Mehrwertsteuer wird definitiv nicht erhöht. Der mögliche Koalitionspartner begrüßt die in der Unionsspitze bekundete Absicht, die Steuern senken zu wollen. Die FDP wolle sich nach der Bundestagswahl nur dann an einer Regierungskoalition beteiligen, wenn, so Parteichef Guido Westerwelle wörtlich, ein faires und leistungsgerechtes Steuersystem vereinbart werde. Westerwelle erklärt in der Bild am Sonntag, die unionsinterne Diskussion über die Mehrwertsteuererhöhung zeige, dass es unter den Christdemokraten zu viele Steuerwackler gebe. In den Reihen des politischen Gegners, bei SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Linkspartei wiederum, machte Westerwelle zu viele Steuererhöher aus. Und was denken die Wähler über die Debatte? Nach einer jüngsten Emnet-Umfrage rechnen 88% der Deutschen eher mit steigenden als mit sinkenden Steuern. Nur 7% glauben an Steuersenkungen, so die Umfrage, die von der Bild am Sonntag in Auszügen veröffentlicht wurde. 62% der Bundesbürger entscheiden jedoch anhand der Frage von Steuererhöhungen oder Senkungen, wem sie am Wahlsonntag ihre Stimme geben.